1 Live. 4 Sommerpause. Mit Curse. Einen wunderschönen Abend, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Curse und ich bin die nächsten 3 Stunden mit Musik für euch hier. Stay here. Whoa, whoa, whoa. hört 1 live. 4 Sommerpause mit mir, Curse. Und das hier ist Blacklight von Ursa Major. Von der gerade mehr oder weniger vor ein paar Monaten erschienenen Blacklight EP auf dem Label Trouble at Base. Und davor Jesse Boykins III. Jesse Boykins III aus mittlerweile New York, der ursprünglich aus Chicago kommt und nach New York gezogen ist. Der Typ, der für ihn produziert und auch Bandmitglied ist bei ihm live, ist Machine Drum, der auch Beats macht für Theophilus London und andere Leute. Und das habe ich gerade gelesen, dass Jesse Boykins Gesang studiert hat, unter anderem bei Bilal. Und das hier ist der Tance Life Remix von Limit to Your Love. Like a map with no

Das hier ist der DJ Rupture. Ja, so wenig kann ich heute sprechen. Der DJ Rupture und Matt Shadestack Remix von Bebe. Das ist von der Gruppe Gang Gang Dance. Und davor war das der Tense Life Edit oder Tense Life Remix von James Blake's Limit to Your Love. Schon etwas älter, aber großartig, wie ich finde. Und jedes Mal wieder wunderbar. Was sie im Hintergrund jetzt schon langsam anrollen hört, das ist ein Cover, ein Beyoncé-Cover von dem Song Yes 2 von der Gruppe Sunny Moon. Und ich habe Lust, jetzt zwei, drei kleine Coverversionen für euch zu spielen, die sehr interessant sind. To know you more, sure I'm feeling you. could have had it all, rolling in the deep. You had my heart and soul in your head, but you played it to the beat. Bringing me out the dark. Bringing me out the dark. Could have had it all. Rolling in the Deep im Original von Adele, hier im Cover von Mike Posner. Davor On My Level, eigentlich von Wiz Khalifa, dem Rapper, von Neon Hitch gecovert. Und davor Yes To, eigentlich von Beyoncé, von Sonny Moon gecovert. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt alles mitbekommen habt oder ob das einfach viel Gerede war. Auf jeden Fall hatte ich Lust, ein paar interessante Cover zu spielen. Und letzte Woche hier in der Sendung habe ich einen Song gespielt, der heißt der hat den schönen von der Zunge rollenden Namen Velvet Elvis von Alex Winston. Und das hier ist der REC Remix. But you're my guy, Elvis. Und noch einmal Gang Gang Dance. Das ist der Song House Jam aus ihrem etwas älteren Album Saint Dümpfner aus dem Jahr 2008. Und davor der Velvet Elvis REC Remix von Alex Winston. Mein Name ist Curse, ich vertrete heute hier den guten Klaus und bin ein bisschen hangover heute. Ja, das darf man ja, wir haben es jetzt nach 22 Uhr, da darf man das ja sagen. Und deswegen werde ich mit etwas ruhigeren Tönen weitermachen. Das hier sind Dinosaur Bones mit Birthright, wieder ein Remix im CFCF Remix in 1Live. We'll be right back. Der Song von den Junior Boys von dem Album It's All True. Davor von den Dinosaur Bones Birthright im CFCF Remix. Ihr hört 1 live, 4 Sommerpause. Mein Name ist Curse. Live. Vier Sommerpause. Mit Curse. Ich möchte in der zweiten Stunde ein bisschen mehr Rap-Musik spielen oder überhaupt mal Rap-Musik spielen. In der ersten Stunde habe ich das ja gar nicht getan. Und vor ein paar Tagen ist Galler verstorben. Michael Galler war Rapper bei RAG und hat auch ein Solo-Album released, was Swing Kid heißt. Und dieser Song ist von dem Album. Und ich möchte damit an Galler gedenken und an die geile Musik, die er gemacht hat. Erster Schluck in Gedenken an die Toten auf dem Boden. Jetzt sind die Flaschen leer und wer trinkt auf dem Götterboden? Sie sagen, würde mit dem Himmel reden, selbst bei Regen. Wer hört die Raps, die klingen, als würde ich stündlich beten. Geh ich mit eurem Segen, werde ich Erleuchtung erlangen? Ist es so, dann macht die Feuerzeuge für mich an. Was wird gehen, wenn sich Platten nicht mehr drehen? Was wird gehen, wenn Herzen einfach stillstehen? Ist der Traum ein Vorgeschmack auf das Leben danach? Warum sonst treffe ich meine Eltern nur im tiefen Schlaf? Stimmen die himmlischen Geschichten oder sind sie aus der Luft gegriffen? Geheimnisse im Ruhekissen lass ich andere lüften. Ich hab's nicht eilig, das Zeitliche zu segnen. Mein Reim wird hier gebraucht gegen scheinheilige Reden. Möcht nur wissen, wird mein Geist seinen Körper missen? Chillen Hip-Hops größte Aktivisten wirklich hinter den Kulissen? Frag mich nicht, ich müsste lügen. Sind die Schriften nur Broschüren für Touristen in den letzten Zügen? Gehör nicht zu den Lebensmüden, doch kann es spüren. Da liegt was unsichtbar hinter verborgenen Türen. Glaub nicht nur, was du siehst, Augen können trüben. Kann ein Land, wo Milch und Honig fließt, mir den Tod versüßen? Zu viel himmlischer Frieden und ich würd Krisen kriegen. Statt ruhige Kugel schieben, will ich Öl in Feuer gießen. Hier wär die Hölle los, oben auf Wolke 7. Mr. Mephisto wird unten kalte Füße kriegen. Lass den Garten Eden springen, wir leben in die Bude bringen. Bis alle Engel meine Phrasen, meine Lieder singen. Was jetzt nicht ist, wird später schon noch werden. Schreibt das Blaue vom Himmel für ein Paradies auf Erden. Irgendwann zieht's uns himmelwärts wie Jonathan Löwenherz. Fühlst du wie ich, dann sind wir Brüder im Schmerz. Du wirst wie Christus auferstehen. Wird meine Seele wandern gehen, will ich sie nur in Sneakers sehen. Wohin reist mein Geist, steht in den Sternen geschrieben. Nur ist es nicht zu lesen für die Homies, die unten blieben. Brech das Brot in dem Gewerbe, halt nochmal Abendmahl. Vererbe Raps mit Aus- und Stärke, bevor ich leise sterbe. Mich plagt die Ischias, wohin wird die Reise gehen? Verlass ich Babylon bei Bass, was werde ich mit mir nehmen? Brech ich durch alle Wolkendecken wie ein Diskuswurf. Steh dann überall den Dingen ganz hoch im Kurs. Steig ich auf vom Erdenbürger zum Himmelstürmer. Werden mir die Augen übergehen, ich fremd, da stehen wir aus zur Schüler. Wenn es so kommt, hat das Land einen neuen Feiertag. Klar, dass du Danke sagst an Galler Himmelfahrt. Hinterlass euch ein Reimbuch voll mit Koordinaten. Geh als Sohn des Buchdruckers nur mit Titel und Namen. Von gestern, um mein Morgen zu verbessern. Mein letztes Geleit, Worte der Dankbarkeit. Werd euch ewig ehren, lass uns leben in Herrlichkeit. Zu vieles blieb offen, um noch mehr zu sagen. Stand das Gehen in den Sternen oder stand es in Zigeunerkarten? Plagende Fragen, Antworten lassen auf sich warten. Schläge auf die Seele prägten diese Passagen. Gefühle auf Packeis tragen mein Schicksal. Tausend Trauerweiden treiben Wurzeln aus Stahl. Euer Grabmal, mein Mahnmal, kein Streben nach ewigem Leben. Gebt mir euren Segen, mir und all meinen Kollegen. In dieser Zeilen wurde mir richtig klar, was geschah. Zu tief schläft das, was Liebe und Wärme war. Seelenloser Staub rinnt durch die Löcher meiner Hände. Asche zu Asche, Bestände, Legende, lenke Klage, Gesänge durch die schweigende Menge. Zitternde Stimmen durchschlagen Zimmerwände. Anfang und Ende, zwei Zyklen, ein Eid. Alpha und Omega, was ist schon für die Ewigkeit? Der Freund leiht mir seine Schulter, suche Ruhe im Schlaf. Doch Träume okkulter, kalter Marmorstein, Gebete fallen in Latein, buntes Glas, Kerzenschein, Christi Blut in Form von Wein. Nach dem Leben schenkt der Trauer meine Tränen. Es ist die Reise nach Jerusalem. Wer bleibt als Letzte stehen? Dramen tragen Gottes Namen. Amen statt Danke sagen. Eure Auferstehung lässt mich auf ein Wiedersehen warten. Psalmen und Sprüche, so greifbar wie Weihrauch. Kenne die Bücher, lest nach Sinn, schlag sie auf. Leere Versprechen, alte Reden über Regeln. Parallelen der Propheten lassen hoffen und beten. Für Bitten auf Reise schicken, Ungewissheit ersticken. Komm klar, Glauben heißt nicht wissen. Wenn ich Schriften trauen kann, warum trauern wir dann? Apostelgeschichten, geschrieben für den Übergang, heilig wie die Galla, Plastida bei Ravenna, unser Name klingt wie Jehova für Hebräer. Denke nicht darüber nach, wie ihr gestorben seid, denke an euer Leben und an die verbrachte Zeit. Zeit, Zeit, Zeit, Zeit, Zeit. Denke an unser Leben und eure Zeit zu zweit, denke an eure Reden und das Leben in Gemeinsamkeit. Denke an unser Leben und eure Zeit zu zweit, denke an eure Reden und das Leben in Gemeinsamkeit. RAG, die Ruhrpott AG, von dem Album Unter Tage, der Song Requiem, Solo-Song von Galla auf diesem Album. Davor der erste Song in der Sendung, Götterboten, featuring Susan Chanel, auch von Galla, von dem Album Swing Kid. Galla ist vor einigen Tagen verstorben und die beiden Songs sind Songs, die sich ganz intensiv mit dem Thema Tod beschäftigen. Und er hat in den letzten Zeilen eben gesagt, er denkt an die Zeit, die er, der letzte Song handelte von seinen Eltern, hat gesagt, er denkt an die Zeit, die er mit ihnen gehabt hat und die Momente, die sie hatten. Und das wünsche ich auch den Leuten und uns allen und das wünsche ich auch den Fans von RAG und von Galla, dass genau das der Fall ist, dass jetzt die Mucke noch mehr gehört wird. Ihr hört auf jeden Fall 1 Live, 4 Sommerpause, mein Name ist Curse und ich möchte ein bisschen Original und Sample spielen mit euch. Das hier ist von einem meiner Lieblingskünstler zur Zeit, How to Dress Well, Ready for the World im XXXY Re-Edit. Und danach hören wir, was Casper daraus gemacht hat. bin trotz Gott noch so ein paar Tage mehr. Mann, ich schwör, dann klappt mir der Kopf. Immer nur funktionieren nach Regeln und Listen. Will inmitten der Schnappschüsse mal das Leben erwischen und bin weg. Weit weg, da wo dir Fehler verzeihbar sind. Dank den und wo wir mit 16 dachten, wo wir mit 30 sind. Kein Ärgern und Mist, denn als merken wir's nicht. Alltag ist Treibsand, du steigst ab, je stärker du trittst. Immer nur lang leben von Mahnung zu Mahnung und Rat in der Zahlung für einmal im Jahr. 14 Tage Malle, ich bin raus, kann schon nach dem Ende nen Anfang sehen. Ganz egal wie lang der Fall, solange die Landung steht. Vielleicht Saint-Tropez, vielleicht weit hinter den Bergen. Vielleicht nur Bielefeld, doch dort, wo noch Grinsen was wert ist. Endlich laufen lernen. Endlich angefangen aufzuhören. Und heute bin ich aufgewacht, Augen aufgemacht, Sonnenstrahlen im Gesicht, halte die Welt an und bin auf und davon. Auf und davon, auf und davon. Und heute bin ich aufgewacht, Augen aufgemacht, Sonnenstrahlen im Gesicht, halte die Welt an und bin auf und davon. Wollen immer nur mehr, das Erfüllen ist schwer. Bin den Krach so gewohnt, für mich Stille nun leer. Kann und will das nicht mehr. In Fabrikhallen eingeschlossen, als wäre mir das Leben dort am Fließband vorbeigeschossen. Tag ein, Tag aus, da rein, unentwegtes Hundeleben, ja, nein. Au, Hauptsache Miete passt, Hauptsache Kita-Platz. Stotter das Leasing ab jeden Morgen von 7 an. Murmelt ihr Tag, Leben zu Jesus, beten treu zur Frau. Fleißig und produktiv, ewig lebt der deutsche Traum. Bin ab heute raus, Zeit um zu gehen, soweit es mich trägt. Verbrannte Brücken leiten den Weg. Mach mein eigenes Ding, keine Last mitzutragen. Der Trick ist atmen, die Antwort einfach nicht zu fragen. Endlich laufen lernen. Endlich angefangen aufzuhören. Und heute bin ich aufgewacht, Augen aufgemacht, Sonnenstrahlen im Gesicht, halte die Welt an und bin auf und davon. Auf und davon, auf und davon. Und heute bin ich aufgewacht, Augen aufgemacht, Sonnenstrahlen im Gesicht, halte die Welt an und bin auf und davon. Das Original für euch. How to Dress Well mit Ready for the World, gesampelt von Casper auf dem Song Auf und Davon von seinem gerade erschienenen Album XOXO. Und ich glaube, das muss ich niemandem erzählen. Ich glaube, da ist keiner dran vorbeigekommen. Davor ein Remix des Originals von How to Dress Well, Ready for the World im XXXY Re-Edit. Ich habe jetzt ein bisschen Lust bekommen und habe noch ein, zwei andere Sachen dabei mit quasi Original und Sample. Und ich habe vor einigen Wochen in meiner Sendung einen Dubstep-Song gespielt von Flux Pavilion, der heißt I Can't Stop. Und jetzt ist das neue Album von Jay-Z und Kanye West rausgekommen, Watch the Throne. Und da gibt es einen Song drauf, der heißt Who Gon' Stop Me. Dieser Song hat für große Furore gesorgt, da Kanye West darauf, also er macht ein umstrittenes Statement und er sagt, this is something like the Holocaust und so weiter. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die sagen, wie unfassbar blöd kann man denn sein, vor allem weil er ja dann auch noch ein paar Tage später gesagt hat, ja, people look at me like I'm Hitler und so. Also der ist auf einem ziemlich großen Trip da gerade unterwegs. Obwohl man es auch anders interpretieren kann, wenn man das Ding sich anhört, sagt er, this is something like a Holocaust, millions of my people lost. Man könnte das auch so interpretieren, dass er sich auf die schwarze Diaspora bezieht, also darauf, dass Millionen von seinen Leuten lost sind. Naja, Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das einer der ersten Songs, die ich mir angehört habe, weil ich gesagt habe, okay, das muss ich mal anhören, was der Typ da wieder für Quatsch erzählt. Und da ist mir aufgefallen, dass dieser Song, Who Gon' Stop Me auf dem Album Watch the Throne, dass der I Can't Stop von Flux Pavilion sampled. Jetzt bin ich dann mal auf die Credits gegangen und habe geguckt, haben die den akkreditiert? Ist der Producer von dem Track? Nee, das ist tatsächlich auch nur ein Sample. Ihr könnt es jetzt mal selber hören. Und dann, also ich, ja, wenn es nur ein Sample ist, dann ist es aber ein harter Sample. Here it is. Erst Jay-Z und Kanye und dann Flux Pavilion in 1 Live. Black on black, black bras, whole lot of money in a black bag, black strap, you know what that's for. Who gon' stop me, huh? Who gon' stop me, huh? Yeah, who gon' stop me? No brakes, I need State Farm. So many watches, I need 8 arms. One neck, but got 8 charms. Who gon' stop me, huh? Niggas talking, they bitch made. Ixnay off my dick's nay. That's pig Latin, it's bae. Who gon' stop me, huh? Last night ain't go so well. Got kicked up at the hotel. Got a little freaky like Marvin now. But yes, tell how a co-sell. You just a commentator. If you getting paper. Everybody I know from the hood got common haters. In some relations, you just supposed to say none. Heard she fucked the door, man. Well, that's cool, I fucked the waitress. Heard Yeezy was racist. Well, I guess it's someone basis. I only like green faces. This is something like the Holocaust. Millions of our people lost. Bow our heads and pray to the Lord. Till I die, I'm a fucking boss. Now who gon' stop me? Who gon' stop me, huh? Who gon' stop me? Who gon' stop me, huh? Black cars, black cars, black on black. You know what that's for. Yeah, we purple, my money purple. Y'all sleeve purple, I'm open circle. Yeah. I wrote the verse and yeah. I hope I heard you. Go. Who gonna stop me, huh? Beat the odds, beat the fast. It wouldn't be wise, bet against the kid. Stop me, bro, I better get rich. Night shift, 6 to 6, give me one shot, one pot. I show up in all white, wearing no socks, no ceiling, new coupe. They know I'm a dope boy, they don't have no proof. I'm 3 steps removed, I know how to move. It's looking like I don't know how to lose. I'm winning again, I'm at the win. I'm at the table, I'm gambling. Lucky lefty, I expect a 7. I went through hell, I'm expecting heaven. I'm old, cause I'm dull, and I stuck to the G code. I'm here, oh yeah, I promise I ain't going nowhere. Okay, here, like a hair, like a rabbit, or like carrots. I'm allergic to having bunny ears. Like broke, like nope, like huh, I ain't no joke. I can't be stopped, like nope, still a beat, no. 2 seats in the 911, no limit on the black car. Told y'all I was gonna go ham, to the ocean with my backyard. No lies in my verses, hey, please pardon all the curses, hey, shit gotta come in some way, fuck, when you growing up worthless, middle finger to my old life, special shout out to my old hand, if it wasn't for your advice, a nigga would've been so dead, I'm living life till these niggas kill me, turn this up if you niggas feel me, I'm riding dirty trying to get filthy, Pablo, Picasso, Rocco's, real keys, graduated to the MoMA, and I did all of this without a diploma, graduated from the Kona, y'all can pray me for a motherfucker fool if you wanna, street smart and I'm book smart. Could have been a chemist cause I cook smart. Only thing to stop me is me. Hey, and I'ma stop when the hook stop. Hold up. This is something like the Holocaust. Millions of our people lost. Bow our heads and pray to the Lord. Till I die, I'm a fucking bum. Now who gon' stop me? Who gon' stop me, huh? Who gon' stop me? Who gon' stop me, huh? Black cars, black cars. Black on black, black bras, whole lot of money in a black bag, black strap, you know what that's for. Hi, Live. Viel Sommerpause mit Curse. Das war Original und Sample Und zwar ist das Original von Flux Pavilion, I Can't Stop, und das Sample von Jay-Z und Kanye West von dem Watch the Throne Album Who Gonna Stop Me. Und jetzt bin ich gerade auf Ton gekommen, jetzt habe ich noch mehr. Das hier ist einer meiner Lieblingssongs der letzten Jahre, BTSTU von J. Paul. Und danach das, was Drake draus gemacht hat in 1 Live. Money, fresh start money, I want Saudi money, I want art money, I want women to cry and pour out their heart for me, and tell me how much they hate it when they apart from me, yeah, and lately I do bitches the meanest, tell them I love them and don't ever mean it, we go on dates, I send a maid back out the neighborhoods and never seen it, that shit is dangerous but it's so convenient, I ain't lying, yeah, and comfortable I sit, that manual Ferrari will tell you some fly shit, it's sitting at the house like I bought it in 96, cause honestly I'm too fucking busy to drive stick, I swear, too fucking busy, too busy fucking, this nigga girl but to me she wasn't, but hot before they opened doors for me, preheat the oven, I'm in it so, but I ain't finished though, it's been a minute though, my newest girl from back home got issues with parents, and some charges, how the fuck can I get her to Paris, luckily I'm the greatest my country's ever seen, so chances are I get deported and issue me clearance, dreams money could buy, everybody else surprised, I wasn't surprised. That's only cause I've been waiting on it, nigga. So fuck whoever hating on it, nigga. Of course. Don't fuck with me. Don't fuck with me. Don't fuck with me. India, she and Charlotte Olympias. We talk music for hours, she never mentioned ya. Can't tell you how much I love when niggas think they got it. And I love the fact that line made them think about it. YMCMB, these niggas make it so hard to be friendly when I know part of it's envy. Trying to fill the shoes, niggas, so far these are empty. I take them off in the house because the throw carpet's a Fendi. Ooh, I never seen the car you claim to drive. Well, shit, I seen it, you just ain't inside. And I feel like lately it went from top five to remaining five. My favorite rappers either lost it or they ain't alive. And they trying to bring us down, me, Weezy, and Stunner. We stayed up, Christmas lights in the middle of summer. And if the girl standing next to me got a fat ass, then I'd probably give her my number. Yeah, I throw my dollars up high, and they land on the stage to dance on. We got company coming over, would it kill you to put some pants on? Dreams money could buy, they told me it's like a high, and it wasn't a lie. Yeah, just had some good pussy waiting on a nigga, and fuck whoever hating on a nigga. Oh, yeah. Drake mit Dreams Money Can Buy. Das war das erste Lebenszeichen von seinem im Oktober erscheinenden Album Take Care. Und es sampled BTSTU von J. Paul. So, jetzt habe ich einige Sachen gespielt, Original und Sample quasi. Und jetzt möchte ich was spielen, was uns alle betrifft. Es ist eine sehr ernste Angelegenheit, die vielen Menschen in Deutschland, vor allem auch hier im Sektor, große Sorgen bereitet und ein großes Problem darstellt in den letzten Monaten. Wir sind alle davon auf gewisse Weise, auf die eine oder andere Weise davon betroffen. Einige Leute verlassen das Land, einige Leute würden gerne das Land verlassen, können aber nicht aus vielen unerfindlichen Gründen. Es ist wahnsinnig schwierig zurzeit und es ist sehr ernst. Und es gibt eine Gruppe aus Bremen, die heißen Zweigstelle, und die haben einen Song gemacht, der quasi das Problem versucht zu thematisieren und versucht, da ein bisschen Klärung zu schaffen, auf eine humorvolle Art und Weise. Das muss man den Jungs zugutehalten, bei so einem traurigen Thema mit Humor ranzugehen. Das finde ich sehr gut. Zweigstelle heißen die Jungs und der Song heißt Sommerzeit. Das Problem ist der Sommer, Mann. Es ist Sommerzeit, ja. Und das Leben ist geil, ja. Und das Leben ist richtig geil, ja. Und dein Papa hat die Palle, und deine Mama sieht geil aus. Und deine Mama sieht geil aus. Und deine Mama sieht richtig geil aus. Einfach richtig geil. Sommerzeit, ja. Zeit für den Sommerkleid, ja. Für den Sommerspaß und Vibe, ja. Für den Steffen für ein Tribe, ja. Keine Zeit für Streit, für Neid, für Leid und irgend so ein Scheiß, ja. Zeit für Time, ja. Zeit für Einigkeit, Zeit für Zweisamkeit, ja. Und das Leben ist geil, ja. Und das Leben ist richtig geil, ja. Und dein Papa hat die Palle, Palle, und deine Mama sieht geil aus. Und deine Mama sieht geil aus. Und deine Mama sieht richtig geil aus. Einfach richtig geil. Richtig geil. Es ist Sommerzeit, ja. Wo die Garten möbeln. Da wo die Fische spinnen und die Spinnen schwimmen. Und die Vögel fischen und die Fische vögeln. Liebe Leute, es ist Zeit. Sommerzeit, ja. Sommer ist Sommerzeit, ja. Sommer, Sommer, Sommer, Sommer. Geigengleitzeit wie meine einer. Meine einer. Im Gegensatz zu meinem ist deiner leider kleiner. Du gehst mir rechtlich auf die Eier, aber komm mal in die Gänge, Alter. Und spalte dein Gelaber. Ein bisschen Lattenlaber. Hast du noch einen Hänger, Magger? Ach, du brauchst länger und dafür kannst du länger baggern? Hm. Aber dafür mach ich länger Lala. Deine Lehrer kommen und deine Ischen kommen, deine Stinger kommen, deine Beute kommen, deine Macker kommen, deine Troller kommen, deine Typen kommen, deine Tassen kommen, deine Bossen kommen und auch die Russen kommen, deine Rolle kommen, einfach alle kommen auf www.studio.com. Liebes Grüße von der Schabon und deiner Mom, es ist Sommerzeit, ja, es ist Sommerzeit, ja, es ist Sommerzeit, ja, und das Leben ist geil, ja, und das Leben ist richtig geil, ja, und dann kommen wir an die Party, Party, Party, und deine Mama sieht geil aus. Und deine Mama sieht geil aus. Und deine Mama sieht richtig geil aus. Einfach richtig geil. Es ist Sommerzeit, ja. Und das Leben ist geil, ja. Und das Leben ist richtig geil, ja. Und dann kommen wir an die Party. Und deine Mama sieht geil aus. Und deine Mama sieht geil aus. Und deine Mama sieht richtig geil aus. Einfach richtig geil. Beantrage Liebe, Liebe. Ich glaub, ich siedel um zu dir. Beantrage Liebe, Liebe. Für das falsche Glück, das ich hatte. Verlasse ist die Perfektion. Ich bin zweimal Bremen. Das ist Flo Mega mit DDR im Baum Studio Remix. Und dieser Remix ist gemacht von Bruno Garage, dem Producer von der Band, die wir davor gehört haben, Zweigstelle, mit dem sehr ernsten Song Sommerzeit. Zweigstelle arbeitet gerade an ihrem ersten Album, das heißt Schub. Und wann es rauskommen wird und wo es rauskommen wird, ist noch ein bisschen ein Geheimnis. Es steht noch ein bisschen in den Sternen. Man munkelt, dass da wohl auch Major-Labels interessiert sein sollen. Munkelt man aber nur so, ja. Man weiß es nicht genau. Flo Mega auf jeden Fall ist bei 4Music und Flo Mega released sein Album im September. Und zwar tritt er für Bremen an beim Bundesvision Song Contest und am Tag nach dem Bundesvision Song Contest, released er sein Album. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich kenne es schon, ich habe schon gehört. Ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Album. Dieser Remix ist jetzt natürlich sehr ungewöhnlich gewesen für das, was man sonst von Flo Mega hören wird auf dem Album. Denn es ist richtig guter deutscher Funk Soul, der deutsche James Brown. Lang ist her und er ist endlich wieder zurück. Common, und das hier ist seine neue Single Ghetto Dreams featuring Nas. Der, muss ich sagen, meiner Meinung nach als alter Nas-Fan einen unfassbar guten Verse mal wieder hingelegt hat. Here we go. Ghetto, ghetto dreams. Ghetto niggas dreams. Ghetto, ghetto dreams. It look good and cook good. Cinderella fancy, but she still look hood. Butt naked in the kitchen flipping pancakes. Plus she's tricking off the dough that a man makes. We got our own handshake, her titties ain't fake. Fucking in the car cause we just can't wait to get home. Early in the morning getting stoned. Pretty with her eyes low, money by a Bible. The type of bitch that Big said he would die for. Is the type that I ride and stay alive for. Tats on her back, looking all tribal. She no shoes, like she no survival. Well put together, she weathered the storm. Seen her brother die, so forever she strong. Hit Beyonce song and she gotta perform. Whether fucking or fighting, we getting it on. Ghetto dreams. Ghetto, ghetto dreams. Ghetto niggas dreams. Ghetto, ghetto dreams. Ghetto niggas dreams. Ghetto dreams. Ghetto, ghetto niggas dreams. From the hood. I don't even say shit, she can feel it. I talk sterilist, toenails acrylic. Ass is a weapon and it's hard to conceal it. Baby in one arms, the other is a skillet. Fried chicken macaroni, raised on the back of Stony Ghetto Prince. She's my abalone, like chick that had the back of Tony. Montana reminded me of me, of my mama. Knowing the drama like she know when the joke. Still a nigga squares not want me to smoke. I poke my head out of business. My tweets is the streets and I know who my friends is. Endless love for the money, power and clothes. My ghetto housewife watch reality shows. She might get to snapping if the cabinets ain't closed. When the camera snap snapping, she ready to pose. Ghetto dreams. Ghetto, ghetto dreams. On my floors when it come to writing rhymes. Subject matter be changing too quickly at times. So I keep it strictly about dimes and stick to the story. Call me a pro in the pussy category. Had explicit experiences I shouldn't mention. For me, getting women turned from sport to addiction. Powerful women playing the roles of submission. Lawyers on leashes, congresswomen inflicting. Pain on them, I gave one of them, I'm sadistic. They liked it, they diked it, devices twisted. Till I get a nice chick to get me on some nice shit. Crib raising kids, Labrador behind a white fence. But I'm still single. Looking for Cleopatra, African queen. Yo, look at me, I'm a bachelor. Y'all niggas in trouble, keeping girls behind closed doors. Cross your fingers, be happy, I haven't chose yours. She love glamour, bought a Vera Wang sandals. Valentino bags, it's my etiquette. My man is half hood, half glass. Photographers, cameras, caught us out there. The spotlight, hope she can handle. She can join me red carpet at my next non-profit. Event having sponsored by some alcohol products. Jumping out of Bentley with some fresh red bottoms. You lived your dream with me when you were just in the projects. Dreams. From the hood, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I got on the earth, I

I believe in war. I believe a woman's temple gives her the right to choose. But baby, don't abort. I believe that marriage isn't between a man and woman, but between love and love. And I believe you when you say that you've lost all faith, but you must believe in something, something. I just don't believe we're wicked. I know that we sin, but I do believe we try. We all try. The girls try. The boys try. Women try. Men try. You and I try. Try. We all try. I don't believe in time travel. I don't believe our nation's flag is on the moon. I don't believe our lives are simple. And I don't believe the show, this is interlude. I don't believe my hands are cleanly. Can't believe that you would let me touch your heart. She didn't believe me when I said that I lost my faith. You must believe in something, something. Live. Vier Sommerpause. Herzlich willkommen. Ja, genau, das bin ich. Herzlich willkommen hier in der dritten Stunde. Und wenn ihr noch nicht genug habt, dann habe ich hier ein fantastisches Cover von Cloudbusting für euch, was wirklich großartig ist und zur Geisterstunde passt. Wake up crying. was ich eben in der zweiten Stunde angefangen habe, wollte ich jetzt hier fortsetzen. Mit Sommerzeit von Zweigstelle habe ich in der zweiten Stunde eben so ein bisschen angeschrien gegen das Wetter heute oder zurzeit. Und ich habe ja gehört, morgen soll es, heute Nacht soll es schon aufklaren, schön werden und morgen wird es ein fantastischer Tag. Ich glaube, es hat ein kleines bisschen was gebracht. Deswegen habe ich jetzt den Song Cloudbusting gespielt von Wild Nothing, im Original von Kate Bush. Und danach, als die Wolken weg waren, I Wanna Be Your Lover von Prince. Ich war auf dem Sziget Festival in Budapest am Anfang der Woche und habe dort Prince gesehen. Und entgegen der Enttäuschung, die er wohl hier in Köln war oder die Situation, war das auf dem Sziget Festival unglaublich. Also lasst euch nicht davon abhalten, dass es einmal schlecht war. Ich habe 3,5 Stunden Show gesehen, es war großartig und habe es sehr genossen. Das hier sind Body Language. It takes its place like it always does with the sun into the moon. You play my only tune like you always do. It keeps my feet upon the ground. And you can't stop what you are. You can't stop what you Yeah, I am a man up in the air. And I run around the downtown and act like I don't care. So when you see me flying by the planet's moon, you don't need to explain it. If everything's changed, just know I'm just like you. Huh. haters know that you don't know. We call it ha. Thank you. Großartigen Animal Collective aus New York mit dem Song My Girls in 1 Live. Mein Name ist Curse und wenn ich die Sendung hier vorbereite, dann habe ich ja immer so eine, ich bereite das irgendwie so vor, mache mir so eine Playlist und überlege mir, was für Songs ich spielen könnte und was zusammenpassen könnte und so weiter. Ne? Die bringe ich dann mit, bringe die Songs vielleicht vorher schon in eine gewisse Reihenfolge auf dem Laptop und so. Aber diese Playlist, die ich heute gemacht habe, die ist schon seit einiger Zeit über einen Haufen geworfen. Denn ich stehe hier und habe irgendwie auf einmal spontan Lust, irgendwie ganz andere Musik zu spielen. Also verzeiht mir, wenn es nicht das ist, was vorher auf meinem Zettel stand, sondern das, worauf ich jetzt gerade Lust habe. Und irgendwie steht mir der Sinn gerade Richtung Chillwave und nach dem absoluten Klassiker von Toro y Moi, Talamac. Großartig. Summer pauses mit Curse. von Alpines im XXXY Remix. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich meine Playlist heute verlasse. Ich habe gerade richtig Spaß gekriegt auf XXXY und deswegen möchte ich noch einen Song von ihm spielen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu krumm oder freut euch sogar vielleicht. Der nächste Song heißt You Always Started. Einmal Abfahrt bitte. This is You Always Started von XXXY. Die Pause, die gleich kommt. Die wird hart. You Always Started von XXXY. Jetzt habe ich Lust bekommen. Ich habe gerade bei einer Songwriting-Sache ein sogenanntes Beat-Briefing rumgeschickt. Das heißt, man schickt dann an ganz viele Producer oder Kontakte, die man hat, eine Beschreibung von dem, was man gerade macht und sagt, ja, wir machen meinetwegen gerade eine super krasse Punkplatte mit Flötenmusik und mit Brahms-Einflüssen, ja, und dafür suchen wir jetzt noch irgendwie musikalische Inspirationen, krasse Beats und so weiter, schickt mal bitte was, ja, und dann macht man so ein Briefing fertig, so ein ganz tolles, und dann wird das überall rumgeschickt und dann kommen alle möglichen Leute sagen, ich hätte da vielleicht was, ja, und wir haben gerade aktuell so ein Briefing rumgeschickt und bekommen jetzt halt ziemlich viele Sachen zugeschickt, beatsmäßig und so weiter, und vieles Interessantes auch dabei, teilweise auch von Leuten, die ich noch nicht kenne, die aus dem Nix kommen, und auf einmal denkt man so, wow. Aber natürlich auch von Leuten, die ich schon lange kenne, und ein Kandidat, den ich schon sehr lange kenne, ist Cloud aus der Schweiz. Cloud hat in der Schweiz das erste Schweizerdeutsch-sprachige, also mundartsprachige Gold-Rap-Album produziert von Sektion Kuri Käschli und hat jetzt zum Beispiel für den letzten Schweizer EMA nominierten Greis die letzten Alben produziert und so weiter. Und er hat mir neue Sachen geschickt und er hat mir ein, zwei Remixe geschickt, die ich sehr interessant fand. Vor allem den hier von einem Künstler namens Pablo Polar, den ich vorher noch nicht kannte. Und wenn der singt, hat man so das Gefühl, da singt jemand, der irgendwie einen britischen Akzent hat, aber halt doch irgendwie so einen Schweizer britischen Akzent. Das ist ganz interessant. Und passt zur jetzigen Abfallstimmung. nicht gestern schon ausgewiesen wäre und heute total Hangover, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nach der Dröhnung der letzten halben Stunde rausgehen und noch irgendwo die Stadt einreißen. Aber ich glaube, das spare ich mir heute Abend. Das war Something You Should Know. New Ivory heißt die Gruppe aus England. Die sind bei Dim Mug Records unter Vertrag. Und das war der Cloud Remix von Something You Should Know. Davor von Pablo Polar, Playground ebenfalls im Cloud Remix. Mein Name ist Curse. In Vertretung für Klaus. Ich bin nächste Woche auch wieder hier für 3 Stunden und wer weiß, was ich da für komisches Zeug spielen werde. Wir werden mal schauen. Vielleicht bin ich dann auch nicht so wortkarg wie heute. Heute war mir irgendwie ein bisschen weniger nach Quasar und ein bisschen mehr nach Musik zumute. Wenn ihr Spaß habt, nächste Woche, selbe Zeit, selber Ort, kommt vorbei, ja, Tür ist auf und obwohl ich nicht tanzen gehe, gebe ich mir und euch jetzt noch einmal ein paar Minuten die Klatsche. Und zwar ist das der Diplo-Remix von Clap Your Hands von Sire und noch ein letztes Mal für heute Abend, ich sage jetzt mal Pop-Disco-Abtanz-Year und dann ist Feierabend. Bis nächste Woche. Ciao. I'm trying.